Bestimmt will Elliot sich schnell vom Acker machen. Gern. Bis gleich. Ich beende das Gespräch. Warum nennst du mich die ganze Zeit Anastasia? Fragt sie. Weil du so heißt. Mir ist Anna lieber. Ach, tatsächlich? Anna ist zu gewöhnlich und alltäglich für sie. Und zu intim. Diese drei Buchstaben besitzen die Macht, zu verletzen. In dem Moment wird mir klar, dass ich mit ihrer Zurückweisung, so sie denn erfolgt, nur schwer zurechtkommen würde. Es wäre nicht das erste Mal, aber so wie bei ihr habe ich noch nie empfunden. So emotional engagiert. Dabei kenne ich diese junge Frau kaum. Doch ich möchte sie kennenlernen, und zwar ganz. Vielleicht liegt's daran, dass ich bisher nie einer Frau hinterherjagen musste. Gray, sieh zu, dass du dich in den Griff kriegst und halt dich an die Regeln, sonst geht die Sache schief. Anastasia, was vorhin im Aufzug passiert ist, wird nicht mehr geschehen. Jedenfalls nicht ohne vorherige Absprache. Sie verstummt. Ich stelle den Wagen vor ihrer Wohnung ab, steige, bevor sie etwas sagen kann, aus, gehe auf ihre Seite und öffne ihr die Tür. Auf dem Gehsteig sieht sie mich kurz an. Mir hat das im Aufzug gefallen, teilt sie mir mit. Tatsächlich? Ihr Geständnis lässt mich innehalten. Wieder einmal überrascht mich die kleine Miss Steele auf angenehme Weise. Ich habe Mühe, ihr die Stufen zu ihrer Haustür hinauf zu folgen. Als wir eintreten, heben Elliot und Kate den Blick. Sie sitzen an einem Esstisch in einem spärlich möblierten Zimmer, wie man es sich in einer Studentenbude vorstellt. Neben einem Bücherregal stehen Umzugskartons. Elliot wirkt entspannt. Er scheint keine Eile zu haben. Kate springt auf und mustert mich kritisch von oben bis unten, während sie Anna umarmt. Was dachte sie wohl, würde ich mit dem Mädel anstellen? Ich weiß ziemlich genau, was ich gern mit ihr machen würde. Als Kate sich von ihr löst, bin ich beruhigt. Vielleicht liegt Anna ihr doch am Herzen. »Guten Morgen, Christian«, begrüßt sie mich kühl und herablassend. »Miss Kavanagh?« Am liebsten würde ich sarkastisch bemerken, dass sie nun endlich auch Interesse an ihrer Freundin beweist. Aber ich halte den Mund. »Christian, sie heißt Kate«, rügt Elliot mich. »Kate«, brumme ich, um Höflichkeit bemüht. Elliot umarmt Anna und hält sie einen Moment zu lang fest. »Hi, Anna«, sagt er mit einem breiten Grinsen. »Hallo, Elliot«, sie strahlt. »Das ist ja unerträglich. Elliot, wir sollten gehen. Und lass die Finger von ihr.« »Ja«, sagt er, lässt Anna los, packt dafür Kate und küsst sie mit großer Hingabe. »Herr Gott.« Anna fühlt sich bei dem Anblick unwohl, das kann ich verstehen. Sie sieht mich fragend an. Was denkt sie? »Ciao, ciao, Baby«, murmelt Elliot und verpasst Kate noch einen ziemlich feuchten Kuss. »Kumpel, ein bisschen mehr Zurückhaltung, wenn ich bitten darf.« Annas vorwurfsvoller Blick ruht auf mir und einen Moment weiß ich nicht, ob sie mich wegen Elliots und Kates Knutscherei so ansieht oder... »Teufel!« Das ist es, was sie will. Sie möchte umworben werden. Romantik ist nicht mein Ding, Schätzchen. Eine Strähne ihrer Haare hat sich gelöst. Ohne nachzudenken, streiche ich sie ihr hinters Ohr. Sie schmiegt ihr Gesicht an meine Hand. Die zärtliche Geste überrascht mich. Mein Daumen wandert zu ihrer weichen Unterlippe, die ich gern noch einmal küssen würde. Aber ich kann es nicht. Nicht, solange ich nicht ihre Zustimmung habe. Ciao, ciao, Baby, flüstere ich, und ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. »Ich hole dich um 8 ab!« Widerstrebend öffne ich die Wohnungstür. Elliot folgt mir. »Mann, ich brauche eine Mütze voll Schlaf«, stöhnt Elliot, sobald wir im Wagen sitzen. »Die Frau ist unersättlich.« »Tatsächlich«, frage ich voller Sarkasmus, um mir eine detaillierte Schilderung seiner Eroberung zu ersparen. »Und wie steht's bei dir, Schlaumeier? Hast du sie flachgelegt?« Mit einem Blick von der Seite gebe ich ihm zu verstehen, dass er den Mund halten soll. Elliot lacht. »Mann, bist du verklemmt!« Er zieht seine Saunders-Kappe tief ins Gesicht und macht es sich zu einem Nickerchen auf dem Sitz bequem. Ich drehe die Musik laut. »Versuch dabei mal zu schlafen, Elliot.« Ja, ich beneide meinen Bruder. Um seinen unverkrampften Umgang mit Frauen, seine Fähigkeit zu schlafen und darum, dass er kein Scheißkerl ist. Die Recherche über José Luis Rodríguez fördert eine Anklage wegen Marihuana-Besitzes zutage. In seinen Polizeiakten findet sich kein Eintrag über sexuelle Belästigung. Vielleicht wäre gestern Abend das erste Mal für ihn geworden, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Der kleine Arsch raucht also Pott. Hoffentlich nicht, wenn Anna in der Nähe ist. Und hoffentlich raucht sie überhaupt nicht. Punkt. Nachdem ich die E-Mail von Andrea geöffnet habe, schicke ich die Verschwiegenheitsvereinbarung an meinen Drucker in meinem Büro zu Hause in Escala. Die wird Anna unterschreiben müssen, bevor ich ihr mein Spielzimmer zeige. In einem Moment der Schwäche oder Überheblichkeit, vielleicht auch eines nie dagewesenen Optimismus, trage ich ihren Namen und ihre Adresse in meinen Standardvertrag für die Dom-Sub-Beziehung ein und drucke den ebenfalls aus. Da klopft es an der Tür. »Hey, Schlaumeier, lass uns wandern gehen«, sagt Elliot durch die geschlossene Tür hindurch. »Aha, der Knabe ist aus dem Schlaf erwacht.« Der Geruch von Kiefern, frischer feuchter Erde und Spätfrühling ist Balsam für meine Sinne. Er erinnert mich an die glücklichen Tage meiner Kindheit, in denen ich unter dem wachsamen Blick unserer Adoptiveltern mit Elliot und meiner Schwester Mia durch einen Wald lief. Ruhe, Weite und Freiheit, das Knirschen trockener Kiefernadeln unter unseren Füßen. In der Natur könnte ich vergessen. Hier wäre eine Zuflucht vor meinen Albträumen. Elliot plappert vor sich hin, ihm genügt ein gelegentliches Grunzen von mir, um seinen Redefluss in Gang zu halten. Während wir am Kiesufer des Willamette River entlang schlendern, schweifen meine Gedanken zu Anna. Zum ersten Mal seit langem empfinde ich so etwas wie Vorfreude. Ich bin aufgeregt. Wird sie Ja sagen zu meinem Vorschlag? Ich stelle mir vor, wie sie klein und zerbrechlich neben mir schläft, und mein Schwanz zuckt vor Erregung. Ich hätte sie wecken und auf der Stelle ficken können. Das wäre etwas vollkommen Neues gewesen. Das werde ich noch. Und zwar gefesselt und geknebelt. Bei Claytons ist es ruhig. Der letzte Kunde hat sich vor 5 Minuten verabschiedet. Ich warte. Wieder einmal. Trommle mit den Fingern auf meinen Oberschenkeln. Geduld ist nicht meine Stärke. Auch die lange Wanderung mit Elliot heute hat meine innere Unruhe nicht gelindert. Er will am Abend mit Kate im Heathman essen. 2 Verabredungen an 2 aufeinanderfolgenden Abenden. Das ist sonst nicht sein Stil. Plötzlich verlöscht das Neonlicht im Baumarkt. Die Tür öffnet sich und Anna tritt hinaus in den milden Abend. Mein Herz beginnt wie wild zu pochen. Das ist es. Entweder der Beginn einer neuen Beziehung oder der Anfang vom Ende. Sie winkt einem jungen Mann, der ihr nach draußen gefolgt ist, zum Abschied zu. Es ist nicht derselbe, den ich beim letzten Mal kennengelernt habe. Er sieht ihr nach, wie sie zum Wagen geht, kann den Blick nicht von ihrem Hintern wenden. Taylor macht Anstalten, auszusteigen, doch ich hindere ihn daran. Das ist meine Sache. Als ich aus dem Wagen heraus bin und die Tür aufhalte, schließt der Typ gerade den Laden ab und verschlingt Miss Deal zum Glück nicht mehr länger mit den Augen. Beim Näherkommen verziehen sich ihre Mundwinkel zu einem schüchternen Lächeln, ihr Pferdeschwanz schwingt munter in der Abendluft. »Guten Abend, Miss Deal.« »Mr. Gray«, entgegnet sie. »Sie trägt schwarze Jeans.« »Wieder Jeans.« Als er auf dem Rücksitz Platz nimmt, begrüßt sie Taylor. Sobald ich neben ihr sitze, ergreife ich ihre Hand, während Taylor den Wagen in den fließenden Verkehr und in Richtung Hubschrauberlandeplatz lenkt. »Wie war die Arbeit?«, erkundige ich mich und genieße das Gefühl, ihre Hand zu halten. »Sie hat sich hingezogen«, antwortet sie mit kehliger Stimme. »Für mich war es auch ein langer Tag. Die Warterei der letzten Stunden war die Hölle.« »Was hast du gemacht?«, fragt sie. »Ich war mit Elliot wandern.« Ihre Hand ist warm und weich. Als sie unsere ineinander verschränkten Finger betrachtet, streiche ich wieder und wieder mit dem Daumen über ihre Knöchel. Ihr stockt der Atem. Sie schaut mich an. In ihren Augen sehe ich Sehnsucht und Begierde und Vorfreude. Ich kann nur hoffen, dass sie meinen Vorschlag annimmt. Zum Glück ist es bis zum Hubschrauberlandeplatz nicht weit. Nach dem Aussteigen nehme ich erneut ihre Hand. Anna wirkt verwirrt. Sie fragt sich, wo der Helikopter ist. »Bereit?« Sie nickt, und ich führe sie in das Gebäude und zum Aufzug. Sie schenkt mir einen kurzen, vielsagenden Blick. Sie denkt an den Kuss heute Morgen, wie ich. Es sind nur 3 Stockwerke, bemerke ich. Im Lift nehme ich mir vor, sie eines Tages in einem Aufzug zu ficken. Vorausgesetzt, sie lässt sich auf den Deal ein. Auf dem Dach wartet flugbereit Charlie Tango, gerade eben von Boeing Field angekommen. Allerdings kann ich Stephen nirgends entdecken, der ihn hierher gebracht hat. Dafür ist Joe, der den Hubschrauberlandeplatz von Portland betreut, in dem kleinen Büro. Als er mich sieht, salutiert er. Er ist älter als mein Großvater, und was er nicht übers Fliegen weiß, muss man auch nicht wissen. In Korea hat er mit den Sikorskis Verletzte ausgeflogen. Aus der Zeit kann er ein paar richtig haarsträubende Geschichten erzählen. »Ihr Flugplan, Mr. Gray«, sagt Joe, dessen raue Stimme sein Alter verrät. »Alle äußeren Vorflugkontrollen sind durchgeführt, fertig und startklar, Sir. Sie können jederzeit losfliegen.« »Danke, Joe.« Ein kurzer Blick in Richtung Anna verrät mir, dass sie aufgeregt ist. Wie ich. Das ist eine Premiere. »Lass uns gehen.« Ihre Hand wieder in der meinen führe ich Anna über den Hubschrauberlandeplatz zu Charlie Tango, einem Eurocopter, einem der sichersten Modelle seiner Klasse, die reine Freude beim Fliegen. Er ist mein ganzer Stolz. Ich halte Anna die Tür auf, sie klettert hinein, ich hinterher. »Setz dich«, ich deute auf den Sitz neben dem des Piloten, »und lass die Finger von den Armaturen.« Es wundert mich, dass sie tut, was ich ihr sage. Sie betrachtet die Instrumentenkonsole mit einer Mischung aus Respekt und Begeisterung. Ich gehe neben ihr in die Hocke und lege ihr den Gurt an. Dabei versuche ich, sie mir nicht nackt vorzustellen. Ich lasse mir mehr Zeit als unbedingt nötig, weil dies möglicherweise meine letzte Chance sein wird, ihr so nahe zu sein und ihren verführerischen Duft einzuatmen. Wenn sie meine Vorlieben erst einmal kennt, läuft sie vielleicht weg oder entdeckt mit mir diesen Lebensstil. Fast geht meine Fantasie mit mir durch. Sie bedenkt mich mit einem intensiven Blick. Gott, ist sie hübsch. Ich zurre den letzten Gurt fest. So kann sie mir nicht mehr entkommen. Jedenfalls nicht in der nächsten Stunde. Meine Erregung unterdrückend flüstere ich, du bist sicher, hast keine Fluchtmöglichkeit. Sie saugt scharf die Luft ein. Vergiss das Atmen nicht, Anastasia, füge ich hinzu und streichle ihre Wange. Dann schließe ich die Hand um ihr Kinn, beuge mich über sie und küsse sie kurz. »Das Geschirr gefällt mir«, murmle ich. »Gern würde ich ihr sagen, dass ich noch andere aus Leder habe, in denen ich sie von der Decke baumeln sehen möchte, aber ich halte mich zurück, setze mich und schnalle mich ebenfalls an.« »Setz die Kopfhörer auf!« Sie liegen vor Anna. »Ich mache nur alle nötigen Kontrollen vor dem Start.« Ich bringe den Rotor auf 1500 Umdrehungen pro Minute, Transponder auf Standby und schalte das Positionslicht ein. Alles ist bereit für den Abflug. »Weißt du auch, was du tust?«, fragt sie. Ich antworte ihr, dass ich den Pilotenschein seit 4 Jahren habe. »Du bist in sicheren Händen, jedenfalls solange wir in der Luft sind.« Ich zwinkere ihr zu. Sie strahlt, und ich bin hin und weg. »Bereit?« Ich kann es kaum glauben, wie aufgeregt ich darüber bin, sie hier bei mir zu haben. Sie nickt. Ich spreche mit den Leuten im Tower und erhöhe auf 2000 Umdrehungen pro Minute. Sobald wir das okay haben, führe ich einen letzten Check durch und erhöhe noch einmal auf 2500 Umdrehungen pro Minute. Und schon erhebt sich Charlie Tango, dieser elegante Vogel, in die Luft. Anastasia stockt der Atem, als wir abheben, und sie hält, fasziniert von den kleiner werdenden Lichtern Portlands, den Mund. Bald schon umfängt uns Dunkelheit. Das einzige Leuchten kommt von den Instrumenten vor uns. Annas Gesicht schimmert grün und rot, als sie in die Nacht hinausblickt. Unheimlich, was? Ich selbst empfinde es als tröstend. Hier oben kann mir nichts passieren. In der Dunkelheit fühle ich mich sicher und geborgen. »Woher weißt du, dass du in die richtige Richtung fliegst?« erkundigt sich Anna. »Hier.« Ich deute auf die Instrumentenkonsole und erkläre ihr, dass Charlie Tango nachtflugtauglich ist. Anna wirkt beeindruckt. »Auf dem Gebäude, in dem ich wohne, ist ein Hubschrauberlandeplatz. Der ist unser Ziel. Ich überprüfe noch einmal alle Daten. Das liebe ich. die Kontrolle und dass meine Sicherheit von meiner Beherrschung der mir zur Verfügung stehenden Technik abhängt. In der Nacht fliegt man blind, man muss den Instrumenten vertrauen, erkläre ich ihr. Wie lange dauert der Flug? Fragt sie aufgeregt. Weniger als eine Stunde, wir haben Rückenwind. Ich sehe sie noch einmal an. Alles in Ordnung, Anastasia? Ja, antwortet sie merkwürdig abrupt. Ist sie nervös? Vielleicht bedauert sie ihre Entscheidung, mich zu begleiten, schon. Der Gedanke beunruhigt mich. Sie hat mir keine Chance gegeben. Einen Moment lenkt mich die Flugleitung ab. Dann, als wir durch die Wolken stoßen, taucht in der Ferne Seattle auf, ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. »Schau, da drüben!« Ich mache Anna auf die hellen Lichter aufmerksam. »Beeindruckst du die Frauen immer so, indem du sie zu einem Flug in deinem Helikopter einlädst?« »Ich habe noch nie eine Frau mit hier heraufgenommen, Anastasia. Wieder eine Premiere. Bist du denn beeindruckt?« »Zutiefst, Christian«, haucht sie. »Zutiefst?« Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus. Mir fällt ein, wie meine Mutter Grace mir damals über die Haare strich, als ich laut aus T.H. White's »Der König auf Camelot« vorlas. »Christian, das war wunderbar. Ich bin zutiefst beeindruckt, mein Junge.« Seinerzeit war ich 7 und hatte gerade erst wieder zu sprechen angefangen. »Du bist so kompetent«, fährt Anna fort. »Danke fürs Kompliment, Miss Steele.« Ob dieses unverhofften Lobs werde ich rot. Hoffentlich merkt sie das nicht. »Das scheint dir Spaß zu machen«, sagt sie wenig später. »Was? Das Fliegen? Dafür sind Kontrolle und Konzentration erforderlich. Die zwei Dinge, die mir am wichtigsten sind. Ich muss es einfach lieben, aber noch lieber mag ich das Segelfliegen.« »Segelfliegen?« »Ja.« »Vielleicht sollte ich sie einmal zum Segelfliegen mitnehmen.« »Nicht vorgreifen, Gray. Seit wann nimmst du jemanden zum Segelfliegen mit? Seit wann nimmst du jemanden in Charlie Tango mit?« Als wir die Vororte von Seattle erreichen, zwingt mich die Flugleitung, mich wieder auf den Flug zu konzentrieren. Wir sind fast da, bald werde ich wissen, ob ich mir Illusionen mache. Anna schaut fasziniert zum Fenster hinaus. Ich kann den Blick nicht von ihr wenden. Bitte sag ja. »Schön, was?« frage ich, damit sie sich mir zudreht und ich ihr Gesicht von vorn sehen kann. Sie tut mir den Gefallen mit einem breiten Grinsen, das meinen Schwanz zucken lässt. »Wir sind in ein paar Minuten da«, teile ich ihr mit. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Ich werde mir ihre Nähe noch bewusster. Ich hole tief Luft, atme ihren Duft ein und spüre die Vorfreude von Anna und mir. Als ich Charlie Tango über das Zentrum der Stadt hinweg in Richtung Escala, wo ich wohne, lenke, beschleunigt sich mein Puls. Anna beginnt herumzuzappeln. Auch sie ist nervös. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht wegläuft. Sobald der Hubschrauberlandeplatz in Sicht kommt, atme ich noch einmal tief durch. Da wären wir. Wir landen weich. Ich drossle den Motor und beobachte, wie die Rotorblätter langsamer werden und schließlich ganz zum Stillstand kommen. Wir sitzen schweigend da. Ich höre nur noch das Rauschen im Kopfhörer. Ich nehme den meinen ab, dann den von Anna. »Wir sind da«, sage ich leise. Ihr Gesicht wirkt blass im Licht der Landescheinwerfer. Ihre Augen schimmern. »Himmel, ist sie schön.« Ich löse meinen Gurt und beuge mich zu ihr hinüber, um auch den ihren aufzumachen. Sie schaut mich an, voller Vertrauen, jung, verführerisch. Ihr köstlicher Duft bringt mich fast um den Verstand. »Kann ich das mit ihr machen?« »Sie ist erwachsen. Sie kann ihre Entscheidungen selbst treffen. Ich möchte, dass sie mich so ansieht, wenn sie mich kennt, wenn ihr klar ist, wozu ich fähig bin. Du musst nichts tun, was du nicht möchtest. Das weißt du doch, oder?« »Ich will, dass sie sich mir unterwirft, aber mehr noch wünsche ich mir ihre Zustimmung.« »Ich würde nie etwas machen, was ich nicht will, Christian.« »Das klingt ehrlich, und ich möchte ihr glauben.« Ihre beruhigenden Worte im Ohr, öffne ich die Tür und springe hinaus auf den Boden. Dann helfe ich ihr heraus. Der Wind weht ihr die Haare ins Gesicht, sie wirkt nervös. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie allein mit mir hier ist, oder daran, dass wir uns 30 Stockwerke über dem Erdboden befinden. Hier oben kann einem leicht schwindlig werden. Komm! Ich lege den Arm um sie vor dem Wind zu schützen, und führe sie zum Aufzug. Während der kurzen Fahrt zu meinem Penthouse schweigen wir beide. Unter ihrer schwarzen Jacke trägt sie eine lindgrüne Bluse, die steht ihr. Ich merke im Kopf Blau- und Grüntöne für die Sachen vor, die sie von mir bekommen wird, wenn sie sich auf meine Bedingungen einlässt. Sie sollte sich besser kleiden. Ihr Blick trifft sich im verspiegelten Aufzug mit dem meinen, als die Türen sich zu meiner Wohnung öffnen. Sie folgt mir durch den Empfangsbereich und den Flur ins Wohnzimmer. »Darf ich dir die Jacke abnehmen?«, frage ich sie. Anna schüttelt den Kopf und zieht das Revers zusammen, um mir zu zeigen, dass sie die Jacke anbehalten will. »Okay.« »Möchtest du was trinken?«, erkundige ich mich, weil ich feststelle, dass ich selbst einen Drink brauche, um meine Nerven zu beruhigen. »Warum bin ich so nervös?« »Weil ich sie begehre.« »Ich werde mir ein Glas Weißwein genehmigen. Leistest du mir Gesellschaft?« »Ja, gern«, antwortet sie. In der Küche ziehe ich meine Jacke aus und öffne den Weinkühler. Ein Sauvignon Blanc eignet sich gut als Eisbrecher. Als ich einen brauchbaren Pouilly Fumé herausnehme, sehe ich, dass Anna durch die Balkontür die Aussicht genießt. Wenig später dreht sie sich um. Ich frage sie, ob ihr der Wein recht ist, den ich ausgesucht habe. »Ich kenne mich mit Wein nicht aus, Christian. Er ist bestimmt gut.« Sie klingt gedämpft. »Scheiße, das läuft nicht optimal. Fühlt sie sich überfordert? Ist es das?« Ich schenke uns zwei Gläser ein und gehe zu ihr. Wie sie so mitten in meinem Wohnzimmer steht, sieht sie aus wie ein Opferlamm. Verschwunden, die schnippische Frau. Sie wirkt verloren. Wie ich. »Hier.« Ich reiche ihr ein Glas. Sie trinkt einen Schluck und schließt genießerisch die Augen. Als sie das Glas senkt, sind ihre Lippen feucht. »Gute Wahl, Gray.« »Du bist sehr still, wirst nicht einmal mehr rot. Ich glaube, so blass habe ich dich noch nie gesehen, Anastasia. Hast du Hunger?« Sie schüttelt den Kopf und nimmt noch einen Schluck. Vielleicht muss sie sich auch Mut antrinken. »Du hast eine sehr große Wohnung«, stellt sie mit leiser Stimme fest. »Groß?« »Ja, groß.« »Stimmt.« »Was soll ich auch darauf sagen? Sie hat mehr als 1000 Quadratmeter.« »Spielst du?« Sie hat das Klavier entdeckt. »Ja.« »Gut?« »Ja.« »Natürlich. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du nicht gut kannst?« »Ja.« »So einiges.« »Kochen.« »Witze erzählen.« »Eine lockere Unterhaltung mit einer Frau führen, die ich attraktiv finde.« »Mich berühren lassen.« »Möchtest du dich setzen?« Ich deute aufs Sofa. Sie nickt kurz. Ich führe sie an der Hand hin, und sie nimmt mit einem verschmitzten Blick Platz. »Was ist so komisch?«, erkundige ich mich, als ich mich neben sie setze. »Warum hast du mir ausgerechnet Tess von den D'Urbervilles geschenkt?«, fragt sie. »Worauf will sie hinaus?« »Du hast gesagt, du magst Thomas Hardy. Ist das der einzige Grund?« »Ich möchte ihr nicht verraten, dass sie meine Erstausgabe besitzt, weil diese eine bessere Wahl war als Judah, der Unberühmte. Es schien mir passend. Ich könnte ein unerreichbar hohes Ideal in dir sehen wie Angel Clare oder dich erniedrigen wie Alec D'Urberville.« Meine Antwort entspricht der Wahrheit und ist sogar ein wenig ironisch. Was ich ihr vorschlagen werde, liegt vermutlich jenseits ihrer Vorstellungskraft. »Wenn es nur zwei Wahlmöglichkeiten gibt, entscheide ich mich für die Erniedrigung«, haucht sie. »Verdammt. Ist es nicht genau das, was du möchtest, Gray?« »Anastasia, bitte kau nicht immerzu auf deiner Lippe. Das verwirrt mich. Du weißt nicht, wovon du sprichst.« »Deshalb bin ich ja hier«, entgegnet sie, und ihre Zähne hinterlassen kleine Untiefen auf ihren vom Wein feuchten Lippen. Da ist sie wieder. Die schnippische Anna, die mich stets aufs Neue überrascht. Mein Schwanz pflichtet mir bei. Allmählich nähern wir uns dem Kern der Abmachung, doch bevor wir uns den Einzelheiten zuwenden können, muss sie die Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben. Ich entschuldige mich und gehe in mein Arbeitszimmer. Vertrag und Verschwiegenheitsvereinbarung sind fertig ausgedruckt. Ich lasse den Vertrag auf meinem Schreibtisch. Ob wir dazu jemals kommen werden, weiß ich nicht. Klammere die Seiten der Vereinbarung zusammen und kehre damit zu Anna zurück. Dies ist eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Ich lege sie auf das Beistelltischchen vor ihr. Sie wirkt verwundert. Mein Anwalt besteht darauf, füge ich hinzu. Wenn du dich für Alternative 2, die Erniedrigung, entscheidest, musst du das unterschreiben. Und wenn ich nicht unterschreiben will? Dann geht's um hohe Ideale à la Angel Claire, jedenfalls den größten Teil des Buches. Und ich werde dich nicht anfassen können, dich mit Stefan nach Hause schicken und dich zu vergessen versuchen. Meine Angst wächst. Die Sache könnte sowas von schief gehen. Was hat diese Vereinbarung zu bedeuten? Dass du kein Sterbenswörtchen über uns verraten darfst. Niemandem. Als sie mein Gesicht mustert, weiß ich nicht, ob sie perplex ist oder unangenehm berührt. Es könnte beides sein. Okay, ich unterschreibe, erklärt sie. Das ging aber schnell. Ich reiche ihr meinen Mont Blanc und sie setzt den Füller an der gestrichelten Linie auf. Willst du es nicht zuerst lesen? Frage ich, plötzlich verärgert. Nein. Anastasia, du solltest nichts unterschreiben, ohne es gelesen zu haben. Wie kann sie nur so unvorsichtig sein? Haben ihre Eltern ihr denn nichts beigebracht? Christian, ich würde sowieso mit niemandem über uns sprechen, nicht mal mit Kate, also spielt's keine Rolle, ob ich die Vereinbarung unterzeichne oder nicht. Wenn es dir und deinem Anwalt so viel bedeutet, mit dem du offenbar sprichst, soll mir das recht sein. Ich unterschreibe. Sie hat eine Antwort auf alles. Wie erfrischend. Ein berechtigter Einwand, Miss Steele, stelle ich trocken fest. Sie unterschreibt mit einem missbilligenden Blick. Bevor ich zum nächsten Punkt kommen kann, fragt sie, heißt das, dass du heute Nacht mit mir schlafen wirst, Christian? Wie bitte? Ich? Mit ihr schlafen? Gray, den Zahn musst du ihr sofort ziehen. Nein, Anastasia, das heißt es nicht. Erstens, ich schlafe nicht mit jemandem, ich ficke. Hart. Sie schnappt nach Luft. Das scheint sie zur Vernunft zu bringen. Zweitens, wir haben noch eine Menge Papierkram vor uns. Und drittens, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Möglicherweise wirst du die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Komm, ich zeige dir mein Spielzimmer. Sie ist verblüfft. Über ihrer Nase bildet sich wieder das kleine V. Hast du eine Xbox? Ich lache schallend. Oh, Baby. Nein, Anastasia, keine Xbox, keine Playstation. Komm. Ich stehe auf, strecke ihr die Hand hin und sie ergreift sie bereitwillig. Ich führe sie in den Flur und nach oben, wo ich mit wild klopfendem Herzen vor der Tür zu meinem Spielzimmer stehen bleibe. Das ist es. Top oder Flop. Bin ich schon jemals so nervös gewesen? Ich öffne die Tür in dem Bewusstsein, dass die Erfüllung meiner Wünsche von einer Schlüsseldrehung abhängt und weiß, ich muss ihr die Unsicherheit nehmen. Du kannst jederzeit gehen. Der Hubschrauber steht bereit. Du kannst aber auch die Nacht hier verbringen und am Morgen heimfliegen. Es liegt bei dir. Nun mach die verdammte Tür schon auf, Christian, fordert sie und verschränkt die Arme vor der Brust. Das ist die Entscheidung. Ich möchte nicht, dass sie geht. Gleichzeitig bin ich mir noch nie so nackt vorgekommen, nicht einmal bei Eleanor. Es liegt daran, dass sie nichts über diesen Lebensstil weiß. Ich öffne die Tür und folge ihr in mein Spielzimmer. Meine Zuflucht. Der einzige Ort, an dem ich wirklich ich selbst bin. Von der Mitte des Raums aus betrachtet Anna die Dinge, die so sehr Teil meines Lebens sind. Die Flogger, die Stöcke, das Bett, die Bank. Sie nimmt alles schweigend auf. Ich höre nur noch das Rauschen des Bluts in meinen Ohren. Jetzt weißt du es. Das bin ich. Sie wendet sich mir mit einem durchdringenden Blick zu, während ich auf einen Kommentar warte. Doch sie verlängert meine Qualen, indem sie weiter in den Raum hineingeht und mich zwingt, ihr zu folgen. Ihre Finger gleiten über einen Wildlederflogger, eines meiner Lieblingsspielzeuge. Ich sage ihr, wie man so etwas nennt. Keine Reaktion. Dann tritt sie ans Bett und streicht mit einer Hand über einen der geschnitzten Bettpfosten. »Sag etwas«, bitte ich sie. Ihr Schweigen ist unerträglich. Ich muss wissen, ob sie die Beine in die Hand nehmen wird. Machst du das mit Leuten oder machen sie es mit dir? Endlich. Leute? Fast hätte ich verächtlich geschnaubt. Ich mache das mit Frauen, die es von mir wollen. Sie ist bereit, mit mir zu reden. Es besteht also Hoffnung. Sie runzelt die Stirn. Wenn du Freiwillige hast, was mache ich dann hier? Ich würde es gern mit dir tun. Bilder von ihr in unterschiedlichen Stellungen überschwemmen meine Fantasie. Am Kreuz, auf dem Bett, über der Bank. Ach, sagt sie und tritt an die Bank. Mein Blick richtet sich auf ihre Finger, die über das Leder gleiten. Ihre Berührung ist forschend, langsam und sinnlich. Ist ihr das bewusst? Du bist Sadist? Fragt sie mich zu meiner Überraschung. Fuck. Sie durchschaut mich. Ich bin dominant, antworte ich hastig. Was bedeutet das? Fragt sie, schockiert, wie ich meine. Es bedeutet, dass du dich mir freiwillig unterwerfen sollst, in allen Dingen. Warum sollte ich das tun? Um mir Vergnügen zu bereiten, antworte ich mit leiser Stimme. Das wünsche ich mir von dir. Einfach ausgedrückt, ich möchte, dass du mir Vergnügen bereiten möchtest. Und wie soll ich das anstellen? Ich habe Regeln, die du befolgen musst. Sie sind zu deinem Nutzen und zu meinem Vergnügen gedacht. Wenn du diese Regeln zu meiner Zufriedenheit befolgst, belohne ich dich. Wenn nicht, bestrafe ich dich und du lernst daraus. Ich kann es gar nicht erwarten, dich zu erziehen, in allen Dingen. Sie starrt die Stöcke hinter der Bank an. Und was hat das alles damit zu tun? Sie macht eine Handbewegung, die den ganzen Raum umfasst. Sowohl Belohnung als auch Strafe sind Teil des Verlockungsangebots. Du holst dir also deine Kicks, indem du mir deinen Willen aufzwingst? Richtig erkannt, Miss Steele. Es geht eher darum, dass ich mir dein Vertrauen und deinen Respekt verdiene und du dich freiwillig meinem Willen beugst. Ich brauche deine Erlaubnis, Baby. Deine Unterwerfung wird mir Freude bereiten. Je mehr du dich unterwirfst, desto größer mein Vergnügen. Das ist eine sehr einfache Gleichung. Okay, und was habe ich davon? Mich. Ich zucke mit den Achseln. So ist das, Baby. Nur mich. Ganz und gar. Und du wirst auch Spaß dran haben. Ihre Augen weiten sich ein wenig, als sie mich schweigend mustert. Es ist nervenaufreibend. Warum sagst du nichts, Anastasia? Lass uns wieder nach unten gehen, wo ich mich besser konzentrieren kann. Es lenkt mich zu sehr ab, dich hier drin zu sehen. Ich strecke ihr die Hand hin und zum ersten Mal zögert sie. Scheiße. Ich habe sie erschreckt. Ich werde dir nicht wehtun, Anastasia. Vorsichtig legt sie ihre Hand in die meine. Ich bin außer mir vor Freude. Sie ist nicht geflohen. Erleichtert beschließe ich, sie zum Schlafzimmer des Hub zu führen. Falls du ja sagen solltest, möchte ich dir etwas zeigen. Ich gehe mit ihr den Flur entlang. Dies wird dein Zimmer sein. Du kannst es einrichten, wie du möchtest. Mein Zimmer? Du erwartest, dass ich hier einziehe? Fragt sie ungläubig. Okay. Vielleicht hätte ich das für später aufheben sollen. Nicht ganz, versichere ich ihr. Nur sagen wir von Freitagabend bis einschließlich Sonntag. Darüber müssen wir noch verhandeln, falls du bereit bist, dich darauf einzulassen. Ich werde hier schlafen? Ja. Nicht mit dir? Nein, ich habe dir schon gesagt, dass ich mit niemandem in einem Bett schlafe, außer mit dir, wenn du dich ins Koma getrunken hast. Und wo schläfst du? Mein Zimmer ist unten. Komm, du hast sicher Hunger. Merkwürdig, mir scheint der Appetit vergangen zu sein, erwidert sie mit ihrem mir inzwischen vertrauten störrischen Gesichtsausdruck. Du musst etwas essen, Anastasia. Mit der Arbeit an ihren Essgewohnheiten werde ich sofort beginnen. Wenn sie sich denn bereit erklärt, mir zu gehören. Daran und an ihrer Zappelei. Nicht wieder vorgreifen, Gray. Mir ist bewusst, dass ich dich einen dunklen Pfad entlang führe, Anastasia, und deshalb möchte ich, dass du gründlich darüber nachdenkst. Sie folgt mir in den Wohnbereich hinunter. Du hast sicher Fragen, du hast die Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Du kannst fragen, was du willst. Ich werde dir auf alles antworten. Wenn es funktionieren soll, muss sie mit mir kommunizieren. In der Küche öffne ich den Kühlschrank, in dem ich einen Teller mit Käse und Weintrauben entdecke. Gail wusste nicht, dass ich Gesellschaft haben würde, und es wird nicht reichen. Soll ich etwas ins Haus kommen lassen? Oder sie lieber ausführen? Wie bei einer Verabredung. Noch ein Date mit ihr. Ich möchte ihr keine falschen Hoffnungen machen. Verabredungen sind nicht mein Ding. Nur bei ihr. Der Gedanke ärgert mich. Im Brotkorb liegt ein frisches Baguette. Brot und Käse. Es muss reichen. Sie behauptet ja, dass sie keinen Hunger hat. Setz dich. Ich deute auf einen der Barhocker. Er nimmt Platz und schaut mich unverwandt an. Du hast etwas von Papierkram erwähnt, bemerkt sie. Ja. Wie sieht er aus? Zusätzlich zu der Verschwiegenheitsvereinbarung gibt es einen Vertrag, in dem festgelegt wird, was wir tun und lassen. Wir müssen beide unsere Grenzen kennen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Anastasia. Und wenn ich nicht will? Scheiße. Dann ist das auch okay, lüge ich. Aber wir werden keine Beziehung haben? Nein. Warum nicht? Das ist die einzige Art von Beziehung, die mich interessiert. Warum? So bin ich nun mal. Wie bist du so geworden? Warum ist man, wie man ist? Schwierige Frage. Wieso mögen manche Leute Käse und andere hassen ihn? Magst du Käse? Mrs. Jones, meine Haushälterin, hat das zum Abendessen vorbereitet. Ich stelle den Teller vor sie hin. Wie sehen die Regeln aus, die ich befolgen muss? Die sind schriftlich formuliert. Wir gehen sie nach dem Essen durch. Ich habe wirklich keinen Hunger. Du wirst essen. Sie bedenkt mich mit einem trotzigen Blick. Möchtest du noch ein Glas Wein? Versuche ich einzulenken. Ja, bitte. Ich schenke ihr Wein ein und setze mich neben sie. Iss, Anastasia. Sie nimmt ein paar Trauben. Soll das alles sein? Bist du schon lange so? Erkundigt sie sich. Ja. Findet man leicht Frauen, die sich auf so etwas einlassen? Wenn du wüsstest. Du würdest dich wundern, antworte ich trocken. Warum dann ich? Ich verstehe das wirklich nicht. Sie wirkt ratlos. Baby, du bist wunderschön. Wieso sollte ich das nicht mit dir machen wollen? Anastasia, ich habe es dir doch erklärt. Du bist etwas Besonderes. Ich kann die Finger nicht von dir lassen. Ich werde von dir angezogen wie die sprichwörtliche Motte von der Flamme. Ich begehre dich sehr, besonders jetzt, da du wieder auf deine Lippe kaust. Ich glaube, es ist genau andersherum, entgegnet sie mit sanfter Stimme ein verstörendes Geständnis. Iss, befehle ich ihr, um sie abzulenken. Nein, ich habe noch nichts unterschrieben. Wenn's recht ist, halte ich noch eine Weile an meinem freien Willen fest. Oh, wieder ihre spitze Zunge. Wie Sie meinen, Miss Steele. Ich verberge mein spöttisches Lächeln. Wie viele Frauen? Erkundigt sie sich und steckt eine Traube in den Mund. 15. Ich wende den Blick ab. Immer längere Zeit? Manche von ihnen, ja. Hast du jemals jemandem wehgetan? Ja. Schlimm? Nein. Dawn ging's hinterher gut, auch wenn sie ein bisschen durcheinander war. Genau wie ich. Wirst du mir wehtun? Wie meinst du das? Wirst du mir körperliche Schmerzen zufügen? Nur so viel du aushältst. Ich werde dich, wenn nötig, bestrafen, und es wird wehtun,